Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Möwentalk. Das ist die Sendung, wo ich immer einen Gast dabei habe und wir reden über super spannende Themen. Mein Name ist Julius, ich moderiere dieses Format und auch heute habe ich einen fantastischen Gast bei mir. Das Thema heute ist Deutschrap, das ist schon mal toll und mein Gast heißt Henry Engels. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du überhaupt? Ja, ich bin Henry, ich studiere mit Julius zusammen. Wir kennen uns jetzt auch schon einige Jahre, möchte ich meinen. Und ja, Julius hatte mich vor ein paar Tagen angehauen, ob ich nicht Bock hätte, in seiner Radioshow dabei zu sein. Es geht um das Thema Rap bzw. Deutschrap. Und da meinte ich natürlich, Jung, pass mal auf, wir treffen uns und dann schnacken wir da mal ein bisschen drüber. Ja, spannend ist ja auch, dass deine Lieblings-Rap-Crew ist ja 257 ist, ne? Das wissen ja viele nicht. Oh mein Gott. Du kamst eben so pfeifend rein mit 257 ist, mit Ich und mein Holz auf den Lippen. Fand ich ja ganz spannend, da können wir nochmal drüber reden gleich. Ich glaube, ich habe 2011 oder so, keine Ahnung, habe ich das letzte Mal, glaube ich, von den 257 ist irgendwas gehört. Ich weiß, dass die bei Selfmade Records damals waren, wo ja, auch Kollege und Favorite unter Vertrag waren. Ja, aber also was du mir hier schon wieder unterstellst, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber wir werden heute ein bisschen darüber reden, was hat dich zum Deutschrap gebracht, welche Künstler und Künstlerinnen haben dich geprägt, welche hast du am meisten gehört, wie hat sich vielleicht auch dein Deutschrap-Konsum verändert über die Jahre, so in dieser Adoleszenzzeit, ne? Da verändert sich ja viel im Menschen. Logisch. Dann werden wir auch die verschiedenen Kategorien vielleicht ein bisschen uns anschauen, Gangster-Rap, Battle-Rap, Trap, was ja jetzt auch sehr aktuell ist. Oder wir werden uns auch vielleicht so ein paar jokige Rapper angucken, Moneyboy, Hustensaft, Jüngling. Ich glaube, da ist einiges zu holen, das werden wir heute besprechen. Wir werden auch noch einen Part genauer unter die Lupe nehmen. Welcher das ist, werdet ihr dann später erfahren. Aber wir können ja einfach mal direkt reingehen. Mhm. Was ist denn gerade dein Lieblingssong, dein Lieblingsrapper? Was hast du als letztes gehört? Also erstmal sollten wir vielleicht eine Sache nochmal klären, warum du mich überhaupt wirklich eingeladen hast. Weil es klang jetzt so, als wäre ich irgendwie ein Rap-Experte oder sowas. Ich höre einfach nur gerne Rap und Deutschrap. Und deswegen bin ich jetzt Konsument. Hier heute. Genau, richtig, Konsument. Und momentan, es geht ja primär um Deutschrap heute, bin ich nochmal meine Heavy Rotation durchgegangen und da ist das neue Buddha-Album auf jeden Fall dabei aus Kiel. Also Buddha kommt aus Kiel, der hat jetzt am letzten Freitag sein neues Album Kaltes Wasser rausgebracht, was sehr krass ist. Da ist ein Song drauf, der heißt Was geht ab, den höre ich sehr gerne. Und ansonsten im Deutschrap-Kosmos höre ich momentan TM ganz gerne, Cash Carly, das sind so, ich weiß nicht, ob die noch Underground sind oder schon ein bisschen da drüber, so, das sind so die Sachen, die ich momentan gerne höre. Ja, und du? Du bist also im Underground, in der Underground-Szene vertreten. Bei mir hat sich das sehr gewandelt, also im Moment höre ich tatsächlich eher so dieses, ja, neuere Trap-Rap. Apache zum Beispiel. Apache höre ich gern. Hörst du gern Apache? Du bist ein Feind, glaube ich, ein bisschen, ne? Ja, stimmt schon. Ich bin kein Fan von Apache, tatsächlich. Ich kenne auch nur diesen einen Song, ich kenne mehrere Songs, genau, aber den Komet. Roller. Aber, also ist ja auch nicht schlimm. Ich bin, glaube ich, auch einfach nicht die Zielgruppe dann vielleicht dafür. Also ich finde das an sich cool, was er macht, aber also für mich ist das halt einfach nichts, glaube ich. Ja. Und es gibt ja auch immer die Debatte, ob das Rap ist oder eher Pop oder irgendwas dazwischen oder so, aber das ist ja eigentlich auch scheißegal, weil, weiß ich nicht, selbst Crow hat ja damals sein erstes Album oder das Album, mit dem er dann den Durchbruch hatte, Ray Op, ist ja eine wortneue Schöpfung aus den Worten Rap und Pop, so, also hat auf jeden Fall alles eine Existenzberechtigung. Ich bin sowieso nicht der darüber urteilen sollte. Ja. Auf jeden Fall gibt es eine Bandbreite auch an Genres. Welches Genre würdest du denn sagen, hörst du am meisten? Würdest du eher sagen Gangster-Rap? Oder es gibt ja auch Battle-Rap, früher VBT und sowas. Mhm. Hast du das gehört eigentlich? Ja, früher, also ich habe super viel VBT geguckt damals, fand das irgendwie cool. Ja, dann gab es ja noch dieses JBB von Julians Blog. Ja, like, wer es noch kennt. Ja. Nee, aber VBT fand ich damals ganz cool. Dazzo fand ich immer besonders cool. Ich weiß gar nicht warum. Der war jetzt irgendwie gar nicht besonders krass oder nicht krasser als die anderen auch. Den fand ich immer ganz nice auf jeden Fall. Battleboy Basti. Ja, der ging mir auch immer so ein bisschen auf den Sack. SpongeBoss. SpongeBoss San Diego. Ja, nee. War auch eine Phase, aber in meinem Leben wurde mich das sehr viel voll, tangiert hat, voll, muss ich auf sagen. Jeden Fall. Das hat mich auch tatsächlich, da können wir jetzt ja vielleicht auch mal drüber reden, was hat dich so geprägt. Mhm. Denn da hat, glaube ich, bei mir so ein bisschen dieses Rap überhaupt angefangen. So VBT damals 2011 oder was das war, diese VBT Splash Editions gab es ja immer, wo die dann die Sieger auf dem Splash Festival stattfinden konnten. Ja. Und ich glaube, da kam so diese, ja, diese Anfangszeit bei mir im Rap-Business. Mhm. Dazu bin ich dann auch zu Kollega sehr schnell übergegangen, was jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, eine schwierige Phase war, wo ich sage, okay, maybe hat mir das auch was gebracht in meiner Entwicklung. Wir werden heute darüber reden, inwiefern gerade Gangster-Rap vielleicht auch kritisch zu sehen ist. Also vielleicht. Ja, ne? Voll. Also ich glaube, in der Deutschrap-Entwicklung, die jeder Hörer durchmacht, kommt man eigentlich gar nicht an Kollega vorbei, zumindest wenn man vor 2000 geboren ist. Also das ging bei mir, war bei mir ähnlich. Also ich glaube, als ich so 9 oder 10 war oder so, hat mein Cousin mir immer CDs damals noch geschenkt. Also voll oldschool. Der ist allerdings auch 5 Jahre älter als ich. Hat er mir dann immer irgendwie bei Geburtstagen oder sowas, hat er mir immer so CDs geschenkt. Aber das waren damals noch, also eher auch so Ami-Sachen, Wu-Tang Clan, DMX und so, Eminem. Und er wollte mir dann auch immer so, weiß ich nicht, Sammy Deluxe oder Echo Fresh oder sowas so. Und das fand ich halt einfach super uncool. Ja, das ist ja auch so eine Phase, so diese ganzen Anfänge im Deutschrap. Ja, Deutschrap schämt sich dafür, glaube ich. Ja. Nein, Spaß, alles gut. Aber das fand ich halt super uncool. Und weil ich finde, oder ich fand damals und finde es ein Stück weit auch immer noch, dass Rap primär einfach cool sein soll. Mhm. Und so Straßenrap. Ja, ja, ja, also muss gar nicht unbedingt Straßenrap sein, aber also was mir tierisch auf die Nerven geht, sind so diese Leute, die dann irgendwie nur darüber rappen, dass sie in ihrem stillen Kämmerlein sitzen und keiner, weiß ich nicht, sie schreiben ihre Texte bei Kerzenlicht und schreiben an die Wand, weil sie keinen Zettel mehr haben oder sowas. Nee, ich will einfach so einfach stumpfe dicke Autos, Frauen und Drogenkonsum. Ja, und auch noch im Rap will ich das auch haben, genau. Nicht nur in deinem Privatleben. Nee. Okay, also du hast dann aber auch so VBT und sowas hat dich auch geprägt. Ja, voll, auf jeden Fall. Also habe ich eben kurz schon angeschnitten, so Dowser und sowas fand ich, also ich fand es einfach, das war einfach entertaining, ne? Weiß nicht, man kommt nach der Schule, von der Schule nach Hause und weiß, Alter, heute ist Viertelfinale, heute VBT, Runde, Alter, Rückrunde und dann wird da, weiß ich nicht, Weekend gegen, weiß ich nicht, wen gab es da noch? Lance Butters. Ja, ja, genau, sowas. Genau, ja, und genau, aber ich finde es ja spannend, dass diese Künstler, die damals ja doch schon relativ großen Erfolg hatten, irgendwie ja jetzt gar nicht mehr so relevant sind oder nach dieser VBT-Karriere kam oftmals bei diesen Leuten da nicht so viel, weil sie halt diesen Battle-Rap hatten und wenn du dann irgendwie ein Solo-Album rausbringst, wen willst du da battlen so ein bisschen? Da fehlt dann so die Bezugsperson und da hat es dann für viele auch irgendwie aufgehört. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, ein paar haben es dann so geschafft. Auf jeden Fall, die hatten wahrscheinlich so eine Fanbase, ja, genau. Aber sind jetzt nicht so diese Riesen-Stars geworden. Ja, die sind nicht im Mainstream gekommen, so glaube ich, ne? Obwohl Kollega ja teilweise, also der kam ja auch aus so einem Battle-Rap-Business. Ja, RBB, Reimliga genau. Battle. Nee, RBA, Reimliga Battle Arena. Ja, genau, stimmt. Das war noch vor VBT. Ja, ja, ja. Und Kollege hat es dann ja jetzt eine Zeit lang geschafft. Ich glaube, heutzutage ist es jetzt auch nicht mehr so relevant. Ich habe keine Ahnung, was Kollege so macht tatsächlich. Wir gucken gleich mal nach. Ja, ja, auf jeden. Ich würde sagen, wir haben jetzt schon so ein bisschen angerissen, worum es in dieser Sendung gehen soll. Haben auch schon ein paar nice Sachen gedroppt. Aber jetzt habe ich Bock, nochmal einen Song zu hören. Mhm. Was hast du denn dabei? Was hast du so als letztes gehört? Du hast ja eben schon Buddha angesprochen, den Kieler Rapper. Richtig. Hast du zufälligerweise was davon dabei? Ja, also ich habe ja schon eben Was geht ab ein bisschen angeteased von Buddha, von dem neuen Album. Aber welchen Song? Also Buddha macht eher so Boom-Bap-Richtung. Aber Boom was? Boom-Bap, also ein bisschen Oldschool-Beats Kopfnicker. Und so. Ja, ja, genau, mäßig. Mäßig. So mäßig. Aber er hat einen Track, der eigentlich gar nicht so zu seinem sonstigen Repertoire passt, der vielleicht tatsächlich auch ein bisschen mehr für den Mainstream geeignet ist. Der ist featuring Ayette und der Song heißt Polaroid. Und der ist ziemlich cool und auch jetzt gerade für den Sommer, glaube ich, ganz gut geeignet. Da gehen wir jetzt rein und dann hören wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hey, wir sind wieder da bei Möwen Talk, der Sendung, wo ich immer einen Gast bei mir habe und wir reden über ein spannendes Thema. Das heutige Thema ist Deutschrap. Wir werden alles Mögliche durchmachen. Mein Gast heißt Henry Engels und er steht hier mir gegenüber. Seine 2x2 Meter Masse steht mir gegenüber. Und wir haben eben schon darüber geredet, über die Anfänge von unserem Rap-Konsum, was hat uns so ein bisschen beeinflusst, geprägt. Und jetzt werden wir darüber reden, wie sich der Deutschrap-Konsum verändert hat über die Jahre in der Adoleszenzzeit. Da tut sich ja viel am eigenen Körper, aber auch in dem Konsumverhalten. Aber damit wir nicht dehydrieren bei dieser Sendung, habe ich uns beiden nochmal was mitgebracht. Eine Rap-bezogene Sendung. Und da dachte ich, ich gehe mal nochmal zum Einkaufen vorher und hol mal den Brattee einfach für uns beide. Oh Junge. Ich dachte dann, du hast jetzt... Hast du den Dirty nicht mehr gereicht? Dirty war mit Alkohol nur. Ach, Scheiße, und da hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ja. Aber ich habe hier Brattee Zitrone und Brattee Granatapfel. Für jeden, der es nicht kennt, von Capital Bra, dem Deutschrapper, kennen sicherlich viele. Der hat einen Eistee rausgebracht. Und da dachte ich, ich bringe dir mal mit. Welchen hättest du denn gern? Zitrone oder Granatapfel? Ich hatte Bock auf Zitrone, aber Ist es dir egal, welchen Mir ist egal, okay, ich bin, ey, Bratti und ich, das ist egal, ich trinke eigentlich die Sorte. Noch nie getrunken, tatsächlich. Wollen wir einmal, wir machen einmal die Verkostung jetzt live hier. Da möchte ich dir kurz noch mal was fragen. Du meinst eben, steht mir gegenüber mit seiner 2x2 Masse. Was hat das denn zu bedeuten? Ja, du bist schon aber du bist Raum einnehmen. 2x2? Ja, nicht nur das Körperliche, sondern auch dass dein Geist sozusagen, der nimmt sehr viel Raum ein. Okay, dann Prost. Probieren wir mal. Prost. Schmeckt nach Erfolg tatsächlich. Schmeckt nach Erfolg und ich finde es sehr süß, aber ist auch Eistee im Endeffekt, ne? Ja. 89% direkt gebrühter schwarzer Tee. Das finde ich gut. Karotte ist da auch drin, also auch durchaus gesund. Richtig. Also keine Werbung natürlich jetzt. Ist bei dir auch noch Kapital hinten drauf? Bei mir ist auch hinten drauf. Das ist ein schönes Bild, aber ein bisschen anders sieht es aus. Wie hat sich denn dein Deutschrap-Konsum verändert? Wir haben eben über VBT geredet. Ja. Das war ja so, würde ich mal Anfänge 2010er Jahre. Wie sah es denn so zwischen 2010 und 2020 aus? Ja, also ich habe eben auch schon kurz angeschnitten, dass ich Deutschrap irgendwie uncool fand. Das, was so, weiß nicht, Sammy. Deutschrap fand dich auch uncool. Ja, voll. Auch zu Recht, tatsächlich. Ja, also Savage und sowas fand ich halt irgendwie einfach uncool so. Aber dann habe ich ja eben schon gesagt, dass ich dann so auf Kollega gekommen bin. Und das war, glaube ich, so die Zeit, als gerade auch gut gealteter Albumname Zuhälter Tape 3 rauskam. Oh, das war aber. Das war krass. Das ist meiner Meinung nach auch Peak Kollega. Ja. Genau, das habe ich gehört. Das war, glaube ich, auch dann, ach, da war ich 10 oder 11. Ja, 2009 also, kam das, glaube ich, das Album. 2009, ne? Mhm. Ja, gut, dann war ich, ja genau, 10 oder 11. Also ich glaube auch, dass ich auch damals nicht die Zielgruppe war für ein Album, was diese Inhalte, also teilweise ist das Album ja jetzt auch auf dem Index. Ja. Aber ich glaube nur vereinzelte Songs. Ja, aber das fand ich halt irgendwie krass, weil, also was ich besonders fast krass fand, glaube ich, das, was alle Kollegah Sympathisanten damals cool fanden, irgendwie diese krassen Reimketten, diese Wortspiele und sowas, irgendwie hat sich, also das ist ja heutzutage schon wieder fast uncool, wenn man das macht, so, ne? Das ist gar nicht mehr in. Nee, ohne Witz. Aber damals war es halt so das Nonplusultra, was geht und ja, nicht nur das hat mich irgendwie, fand ich irgendwie cool, sondern halt ein Stück weit auch die Texte und so. Natürlich habe ich das nicht 1:1 wahrgenommen, weil also jeder, der ein bisschen Grips hat, checkt auch, dass Kollegah geistkrank übertreibt bei fast allem, was er sagt. Natürlich hat er auch, macht er auch Sachen, die wirklich unter die Gürtellinie gehen und so. Jetzt ist er auch anscheinend irgendwie so Verschwörungstheoretiker-Geschichten und sowas. Keine Ahnung, was er da jetzt losgetreten hat. Aber damals für das 10-11-jährige... Für den kleinen Henry. Ja, safe. Der da steht und seine CDs hört. Ja, ja, genau. Das war halt krass so. Und dann, das habe ich lange gehört und dann halt alles, was da, habe ich mich da erstmal so durchgearbeitet. Da habe ich auch so ein bisschen Farid Bang und sowas gehört. Und ja, das geht dann einher. Ja, genau. Und auch Haftbefehl und so. JBG 2. Kam ja auch 2013 JPG, oder so. JPG kam, genau. Und ich glaube, das war so, das habe ich gehört, das fand ich auch krass. Ja. Danach habe ich mich dann tatsächlich wieder so ein Stück weit erstmal verabschiedet. Ja. Von Gangster-Rap. Von Gangster-Rap oder generell von Deutschrap auch. Habe dann eher wieder so ein bisschen Ami-Zeug gehört und sowas, dann als Chief Keef und sowas groß wurden und so. Und dann habe ich erst, glaube ich, so 2017, 18 bin ich dann so wieder zurück zu Deutschrap gekommen. Nee, tatsächlich nicht durch 187, also gar nicht durch einen Künstler, sondern ich habe eher so geguckt, okay, was macht Deutschrap eigentlich so? Und dann habe ich es gehört und fand es dann irgendwie dann doch wieder ganz cool. Hast du gegoogelt so, was macht Deutschrap gerade eigentlich so? Ja, was macht Deutschrap.de, habe ich gegoogelt. Und dann fand ich es irgendwie wieder ganz cool. Was war denn damals? Ja, damals, das ist jetzt eine gute Frage, rückblickend. Also Kokaina kam da raus von Miami Yassin. Ach ja, stimmt. Hat das nicht irgendwie so einen krassen Rekord gebrochen? Oder das so? Hat auf jeden Fall übertrieben viele Klicks auf YouTube. Ja. Irgendwie über 100 Millionen oder so. Und ich glaube auch, also wir hätten das thematisch jetzt nicht, also inhaltlich nicht das Gleiche ist, aber das trotzdem auch, ich bin auch kein großartiger Crow-Fan oder so, aber das, was Crow damals gemacht hat, den Weg geebnet hat für alles, was heute auch so für Apache und eben auch so für Miami Yassin mit diesem Kokaina-Song. Ja, ja, genau, dass man halt plötzlich auch singen kann auf einem Trap oder auf einem Rap-Beat so. Was ja auch ein krasser Unterschied ist jetzt zu diesem Gangster-Rap, wo ja Singen eigentlich kaum stattfand. Ja, manchmal hatte man vielleicht mal ein Feature in der Hook oder so, aber eigentlich war das ja eher dann Sprechgesang. Ja, richtig. Ja, damit habe ich mich dann irgendwie so ein bisschen beschäftigt überhaupt so, okay, krass, die können sich ja doch weiterentwickeln und hängen jetzt gar nicht so fest, so wie ich. Und dann, ja, dann kam irgendwie so diese New Wave dann auch irgendwann, wo dann irgendwie Pashanim und sowas groß wurde und ja, Lucio 101 und sowas. Luciano kam auch dann, Capital Bra. Ich Luciano glaub, kam auch schon, ja genau, aber genau, Luciano war zum Beispiel einer von denen, die ich dann so 2017, 18 richtig geil fand. Ich gönne ihm das auch vom Herzen, wenn du das hörst, Bruder, ich küsse deine Augen. Ich finde es krass, ich weiß noch, dass wir damals auf Klassenfahrt waren, wir waren in Athen, 2000. Die Rap-Hochburg ja auch. Ja, richtig, die Deutsch-Rap-Hochburg Athen. Nee, wir waren in Athen auf Klassenfahrt. Kumpel von mir und ich haben die ganze Zeit nur die alten Luciano-Tracks gehört, die damals draußen waren. Ja. Und dachte so, krass, der ist echt heftig. Und jetzt ist er da, wo er ist. Jetzt ist er ja meistgehörter Künstler, glaube ich sogar. Ja, ich glaube, Southstar hat ihn jetzt nochmal überholt. Ah, ja, okay. Aber Southstar, er war auf jeden Fall immer sehr weit oben. Ja, ja, auf jeden. Und was ist so mit diesen ganzen Agro-Berlin-Überbleibseln, die... Ja, also so, die haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, so Sido, Bushido, was ist mit denen? Also hast du das auch mal gehört? So, die bringen ja jetzt in, also gerade so 2017, 18, mit Shindy, Bushido, K1, da kam ja auch nochmal relativ viel. Ja klar, also gerade Agro Berlin und dann auch Royal Bunker oder später Erst Guter Junge und so, ich glaube, die hatten, also natürlich hatten die übertrieben großen Einfluss auf die Deutschrap-Szene. Und eine Zeit lang fand ich die dann, glaube ich, auch ganz cool. Wann habe ich denn... Kennst du Kleine Bushidos von Bushido, den Song? Okay. Ich spiel hier mal was ein davon. Ich bin das Original, ich hab damit angefangen. Heute wollen alle diese Wichser auf die Hantelbank. Jeder macht jetzt einen auf Kantenschnitt. Ich setze einen Trend und das ganze Land geht mit. Naja, auf jeden Fall habe ich den Song das erste Mal gehört und fand ihn halt irgendwie krass. Und dann habe ich so langsam angefangen, die Bushido-Vita aufzuarbeiten, aber halt... chronologisch. Ja, genau, chronologisch. Und... Also, dass der einige Texte oder Lieder oder Alben indiziert bekommen hat, ist auch kein Wunder, auf jeden Fall, muss man da so sagen. Ne? Ja, da finde ich auch teilweise, ist das sehr krass, auch gegen so privat, also gegen einzelne Personen, so Claudia Roth zum Beispiel. Alter, dieser Song Line mit Shindy, den er damals gemacht hat. Stress ohne Grund oder so. Genau, ja. Und, aber ja. Krasser Song, sorry. Ja, es ist ein krasser Song, aber man muss, also ich finde auch immer, wenn man so reflektiert das hört, dann ist noch was anderes. Aber klar, du meinst selber, so mit 19, 11, 12 hat man das auch schon gehört und da, glaube ich, kann das ja schon die Leute auch sehr beeinflussen. Voll, auf jeden Fall. Da werden wir gleich noch mal ein bisschen drüber reden. Mhm. Aber Thema Bushido und Shindy haben wir jetzt einen kleinen Beitrag noch von Mara, die ich auf dem Campus aufgegabelt habe und ihr gesagt habe, dass ich heute über Deutschrap reden werde. Und dann meinte sie, oh mein Gott, ich habe auch Deutschrap gehört, obwohl man es vielleicht äußerlich von ihr gar nicht denkt. Und da haben wir jetzt einen kurzen Beitrag. Ich bin der einzige wahre 13 Jahre King und kann ihn Breitling tragen. Geil sind am Polizeischikanen vor dem Streifenwagen. Mein Vermögen wächst, Ghetto-Pöbel-Rap und mein Geschäftssinn sagt, es gibt nichts Unmögliches. ich war mal auf einer Party und von Vibe her waren da eher FDP-WählerInnen und also für die bin ich so sehr linksradikal in ihrem Weltbild, weil ich, I don't know, vegan bin und Gender. Aber es kam dann so das Thema auf Deutschrap und die Leute dachten dann, dass ich auf jeden Fall kein Deutschrap höre und waren sehr impressed, als ich dann Panamera Flow mehr oder weniger auswendig konnte. Und das war ein sehr großer Gewinn für mich. Also danke, Bushido. Kopfnerven, Kopfschmerzen, Paracetamol. Das ist das Wort zum Sonntag. Kopfnerven, Kopfschmerzen, Paracetamol. Yeah, Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Möchtest du noch, was möchtest du jetzt hören gerade, Henry? Was sagt dein Herz? Mein Herz sagt, wir haben ja eben darüber geredet, wie so meine Deutschrap-Entwicklung war und momentan bin ich auf einer Rap-Gruppe hängen geblieben aus Berlin, die heißt, wahrscheinlich kennt die schon jeder außer mir, Rap-Car. Rap-Car? Ja, Rap-Car. Also ich glaube, die hießen früher Rap-Kreation, jetzt heißen sie Rap-Car und machen meistens sehr wholesome, bisschen emotional Rap und der Song heißt Petit Frère, also kleiner Bruder, wenn ich mich nicht täusche auf Französisch. Wir stehen hier immer noch im Campus Radio Kiel Studio, Campus Radio auf 101.2 Kiel FM. Die Sendung heißt Möwentalk, ich heiße Julius, mir gegenüber steht Henry Engels. 2x2. 2x2 Henry Engels, sein Spitzname tatsächlich. Und wir trinken hier noch ein bisschen Brattee. Ja. Ihr hört es, Granatapfel ist mein Geschmack. Keine Werbung natürlich, ich sag's nochmal ganz deutlich, ich habe kein Geld von Capital Bra bekommen. Noch nicht. Also Capital Bra, wenn du mal in die Sendung willst, sag Bescheid, schreib mir. Dann kriegen wir das auch hin, auf jeden Fall. Obwohl ich dich tatsächlich kacke finde und dich gar nicht höre. Ich auch. Wir haben so ein bisschen deinen Rap-Konsum aufgearbeitet. Das ist ja auch vielleicht nicht schlecht, um das selber mal zu reflektieren. Was habe ich denn so gemacht? Was habe ich so gehört in meinem Leben? Aber was habe ich verkackt in meinem Leben? Aber was hörst du denn aktuell so? Wir schreiben das Jahr 2023. Was ist in deiner Spotify-Playlist zu finden, Henry Engels? Wir haben ja erst eben schon den Song Petit Frère von Rap Car gehört und die bin ich momentan auch wirklich immer noch sehr, sehr viel am Hören. Also ich weiß nur, ich glaube im Oktober kam das letzte Album von denen raus und da war ich gerade in Spanien und das ist auch so ein, ja, eher so ein langsameres Album und so. Und dann bin ich da durch die Straßen Bilbaos lang gewandert und habe diese Musik gehört. Und wenn ich dieses Album jetzt höre, dann erinnere ich mich immer ganz gerne so daran zurück. Deswegen Rapcar höre ich viel. Das Buddha-Album habe ich jetzt erneut, Kaltes Wasser habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das höre ich momentan viel. Dann TM und Cash Cardi, das sind, glaube ich, zwei Berliner. Dann aus Saarbrücken. Also das ist alles so, ich weiß nicht, eher so, ja, schon so Trap, aber so Trap oder teilweise auch auf Drill-Beats und so. Machen auch eher dunklere Beats. Also Defend 662 und Houdinho aus Saarbrücken, aus Zaza Brooklyn. Und ja, das ist so die New Wave, die ich irgendwie ganz cool finde. Ich finde auch gewiss, also teilweise zumindest Lucio 101 und seine Konsorten ganz cool, so, weil ich so, die brechen jetzt so ein bisschen mit diesem, so, wenn du, also die machen schon irgendwo Gangster-Rap, aber halt nicht so dieses Übertriebene, so, ja. Du musst halt, weiß ich nicht, einen 44er Bizeps haben und einen Lamborghini fahren und sowas, damit du halt irgendwie krass bist und so, die machen das halt so ein bisschen auf Chill, auf Soft und so und das finde ich eigentlich ganz, kommt mir ganz gelegen so. Ja, liegt ja vielleicht auch so ein bisschen am, generell ändern sich ja die Zeiten jetzt auch, so welche Themen, die früher, vielleicht 2013 in JBG 2 angesprochen werden, könntest du heute wahrscheinlich gar nicht mehr rausbringen, weil das die Leute, gerade so die neue Jugend vielleicht gar nicht mehr so abholt, wenn du da die ganze Zeit sagst, dass du irgendwelche Mütter fixst. Bitte? Bitte. Was hast du? und da finde ich es auch ganz interessant, diese Trap, diese New Trap Rave, so was wir auch schon angesprochen haben, 102 Boys, Apache würde ich da irgendwo auch reinzählen, 01099 würde ich da auch noch mit reinzählen, BHZ und so, die ja auch auf so welche Texte, diese klassischen Gangster-Rap-Texte gar nicht so eingehen, sondern eher so ein bisschen, klar, da wird auch Alkohol- und Drogenkonsum sehr doll thematisiert, das ist, was man vielleicht auch kritisch sehen kann, aber nicht so dieses krasse Image von einem heftigen Gangster-Typen, der irgendwie Zuhälter ist und irgendwelche Leute zusammenschlägt. Ja, also ich würde aber tatsächlich nochmal differenzieren zwischen so Gruppen wie 01099 und BAZ und irgendwie so den neuen Trap-Atzen wie, weiß nicht, Lucy oder TM, weil nehmen wir mal BHZ, die machen ja im Endeffekt, das machen die so Mark Forster Musik, aber ein cool. Das sind ja, weißt du, was ich meine? Also oder ein cooler, so, weil magst du Mark Forster nicht? Nee. Okay, gut. Gut, hätten wir es auch geklärt. Also weißt du, was ich meine? Ja, weil ja. Die profilieren sich überhaupt nicht durch irgendwie, ich bin auf, also so wie ich das bisher verstanden habe, profilieren sich überhaupt nicht durch irgendwie, ich bin auf der Straße und ich tick Gras oder irgendwie sowas oder sonst, oder ich mache sonst was für Street Activities so. Das machen dann ja eher so, weiß nicht, Lucio und TM und wie sie alle heißen, Pascha nimmt auch noch. Das sind halt so die Kollegas von heute, ja. Aber eben in sanft. Ja, in sanft, genau. In sanft und irgendwie nicht so hart. Politisch korrekter, ja. Und auch mehr für den Mainstream geeignet, glaube ich. Und das ist auch, ja, ich finde, die Entwicklung beobachte ich mit zwei lächelnden Augen. Mit zwei lächelnden sogar. Ja, richtig. Ich höre zurzeit tatsächlich sehr viel Haftbefehl. Mhm. Wieder. Also es gibt immer so Phasen. Ich war auch mal auf einem Haftbefehl-Konzert, war mega geil, in Hamburg 2015, glaube ich, als Russisch Roulette rauskam, das Album. Und muss ich auch sagen, bei dem Konzert, man denkt, so ein Haftbefehl-Konzert, da sind super viele Assis und so, oder also sehr aus dem Image her, aber gar nicht so. Also da waren wirklich fast gar keine. Warst, waren, du der Quoten-Assi? Also ich war der Quoten-Assi. Nee, so vom Auftreten her waren die eigentlich eher so wie ich, so Abiturienten, so vom Vibe her. Das fand ich sehr ja, interessant. Und ich bin auch gerade wieder sehr viel am Hören. Russisch Roulette natürlich, jetzt Mindpark Baby, das Album, was letztes Jahr von Haftbefehl rauskommt, Geruch von Koks. Ich spiel's mal kurz ein. Ich nehme keine Drogen. Ich mag nur den Geruch von Kot. Blut tropft auf den Boden. Nachts an einem Busbahnhof. Auch, finde ich, geiler Track, kann man auf jeden Fall pumpen. Bei Haftbefehl ist natürlich auch das Gleiche. Er hat auch dieses härtere Image. Kann man sicherlich auch kritisieren, aber ich habe noch einen Experten eingeladen, der mir noch was zugeschickt hat, nämlich mein guter Freund Cäsar. Ist auch ein großer Haftbefehl-Fan und er hat auch mal kurz was angesprochen für uns, da hören wir einmal kurz rein. Haftbefehl ist einfach der krasseste, weil er polarisiert und mit seinen Songs eine Stimmung kreiert wie kein anderer im Deutschrap. Inspiriert von East Coast und französischen Rappern wie Buba, schuf er früh seinen einzigartigen Sound. Fette Beats und harte Lyrics von den Straßen Frankfurts, die mit unglaublicher Leichtigkeit und Witz vorgetragen werden, dass einem das Blut in den Adern gefriert. 2013 unterschreibt er einen Major-Deal mit Universal und 2014 schafft er seinen Magnum Opus, Russisch Roulette, und ist damit offiziell im Mainstream angekommen. Dieses Album veränderte nicht nur die Rap-Landschaft, sondern auch die Sprache der Jugend maßgeblich. Für mich ist Hafti der beste Deutschrapper, da er durch seine Art und Style geschafft hat, den Gangster-Rap in Deutschland in den Mainstream hervorzuheben und dabei aber komplett seine eigene Schiene zu fahren. Zur Feier des Tages wünsche ich mir Seele von Haftbefehl von Russisch Roulette. Das war Seele von Haftbefehl von dem Album Russisch Roulette. Den hat sich Cäsar gewünscht, der mir diesen kleinen Beitrag geschickt hat. Und ich würde sagen, jetzt haben wir diesen Song gerade gehört, aber was bedeutet das denn überhaupt? Wir gehen jetzt mal in die Meta-Analyse von Seele Haftbefehl. Ich habe uns hier gerade mal die Lyrics von dem Song aufbereitet. Möchtest du vielleicht mal die ersten Zeilen vorlesen, Henry? Ja, ich kann es versuchen. Mach mal. Muss jetzt keinen krassen Flow hinlegen. Okay. One-Way-Ticket to Paradise. Ich sitze am Cockpit, Steuer, fick dein First-Class-Flight. Okay, wir sehen hier natürlich in der ersten Zeile schon eine Kapitalismuskritik, oder nicht? Also fick dein First-Class-Flight. Das heißt, da wird gesagt, das, was man in diesem Song auch vermehrt findet, diese Abgrenzung von der Oberschicht sozusagen, von den Reichen, wird hier ganz deutlich. Ja, aber er sagte, dass er im Cockpit sitzt, also er fliegt das ganze Ding. Er fliegt das ganze Ding, genau. Also er ist quasi Chef von Geschäft, er ist nochmal über den Leuten, er oder? Er ist über den Leuten, aber trotzdem trennt er sich ja ab von diesen First-Class-Flight-Menschen. Dann mach doch mal weiter. Der Preis für das Paradise erklärt sich leicht, kein Geld der Welt, sondern nur er entscheidet. Der Herr entscheidet, dein Herz entscheidet. Also da haben wir natürlich auch ein bisschen religiös, würde ich da mal reinsprechen. Meinst du mit der Herr ist Gott gemeint oder ist damit vielleicht auch Haftbefehl gemeint? Ist er der Herr? Nein, ich glaube nicht. Also er hat ja bis jetzt noch nicht von sich in der dritten Person geredet. Deswegen glaube ich jetzt einfach mal, dass er tatsächlich Gott meint. Ja. Und dein Herz entscheidet. Mhm. Das ist ja auch eine gute Message eigentlich. Ja, finde ich auch. Ist es bei dir wenn du ein gutes Herz hast, dann ja. Ich habe gutes Herz. Ja? Ja. Gut. Oder? Ja, aber ich meine, du hast Brattee mitgebracht, deswegen zweifle ich da ein bisschen dran. Achso, ich dachte, du appreciatest das. Doch, ich appreciate das sehr. Vielen Dank. Taten aus der Vergangenheit. Du musst dein Brot teilen. Guck, dass du Fairness zeigst. Wenn du ein scheiß Millionär bist, musst du es mit Ärmeren teilen. Also auch da haben wir wieder die Kritik am Kapital. Ja. Bist du. Also ich frage mich immer, wie aufrichtig das tatsächlich ist, wenn er also in vielen anderen Texten dann wieder am Flexen ist. Weißt du, was ich meine? Genau, das ist so ein bisschen das, womit Haftbefehl aber, glaube ich, auch ein bisschen spielt. Zum einen versucht er natürlich, bürgerliche Nähe zu zeigen mit so einem Track. Andererseits sitzt er aber auch in seinem Benzer und fährt durch die Straßen. Es gibt tatsächlich so ein Interview auf YouTube, wo er mit seinem Benzer rumcruist. Er fährt aber nicht selber, weil Haftbefehl hat tatsächlich keinen Führerschein, sondern er wird gefahren. Und da hält er dann irgendwann an. Und da kommen so Kiddies auf ihn zu und sagen so, ey, geil, Haftbefehl, was geht? Und dann schenkt er den beiden einen Fuffi und sagt, kauft euch mal was davon. Also auch da natürlich, vielleicht ist er ja selber Millionär, könnte ich mir irgendwo, vielleicht war er das mal, ich weiß jetzt deine Finanzen nicht aktuell. Doch, stimmt. Hast du da einen Einblick? Nee. Okay, aber da hat er natürlich dann auch geteilt. Das ist ja ein klarer Appell auch. Jo. Wollen wir noch eine machen? Willst du eine vorlesen? Ach so, ja, okay. Kannst du dir eine aussuchen von den nächsten? Stell dir vor, dein Körper ist nur ein Kleid, das der Herr dir leiht, Dämonen kreisen, Scheitern überall. Ja. Es hat schon fast was Biblisches, ja, wenn man das vorliest. Es könnte auch aus der Bibel oder Haftbefehl Seele, ist eigentlich deckungsgleich. Ja, also er sagt ja hier, beziehungsweise er nennt ja den Herren, also wir haben jetzt ja eruiert. Ja, genau, dass er damit, dabei von Gott redet. Und der Scheitern, was ja der Teufel ist, nennt er ja in einem Satz quasi und stellt die da so gegenüber. Allah ist nicht weit, so hört es auch auf. Stimmt, ja, stimmt. Das habe ich gerade gar nicht gelesen. Klar. Ganz am Ende. Ja. Aber generell hat dieser Song ja auch mit dem Beat und so, wie er seine Stimmfarbe und sowas, ja, eher was Melancholisches, ne? Es hat was Melancholisches, es hat was Nachdenkliches, finde ich auch. Und das finde ich aber gerade bei Haftbefehl auch immer interessant, dass er zum einen hat er diese Tracks, wo er flext, wo es um Drogen geht, wo es um Gewalt geht, aber dann hat er auch so welche Tracks, die man sich anhört und wo man dann auch mal reflektieren kann. Mhm. Wenn man vielleicht nicht mit allem, was in dem Text jetzt vorkommt, übereinstimmt, aber dennoch sind das ja, glaube ich, ein paar Lines drin, die einem auch zum Nachdenken weiterbringen. Richtig. Schön, Julius. Das hat richtig Spaß gemacht. Danke. Ja, das war der Haftbefehl-Blog, den ich hier auch noch reinbringen wollte, aus aktuellen Gründen. Jetzt haben wir noch ein Thema für die letzten Minuten, denn das hat sich auch schon so ein bisschen angeteased, dass es immer wieder die Inhalte der Texte gerade beim Gangster-Rap sehr hart sind und teilweise auch sehr menschenverachtend. Also es gibt oft frauenfeindliche Aussagen, es gibt homophobe oder homofeindliche Aussagen, queerfeindliche Aussagen, dieses Bild von Toxic Masculinity, so ein bestimmtes Männerbild, was transportiert wird. Wie stehst du dazu, Henry Engels? Bist du, gehst du da d'accord? Bist du homophob? Bist du homophob? Oder was sagst du dazu? Glaubst du, dass das Einfluss hat auf die HörerInnen von diesen Künstlern? Ich hoffe nicht. Also jeder, der ein einigermaßen stabiles Wertesystem hat, sollte sich davon nicht irgendwie beeinflussen lassen. Und jeder, der schon mal Deutschrap gehört hat, der ist über sowas schon mal gestolpert. Und das ist auf jeden Fall auch problematisch. Deshalb ging damals, also mit damals meine ich so zwischen 2005 und 2013 ja auch so eine Initiierungswelle irgendwie durch Deutschrap, wo viele Sachen zum Beispiel von Bushido oder auch von Sido initiiert wurden. Ein Stück weit auch zu Recht, finde ich. Die haben da immer auf ihre künstlerische Freiheit und sowas plädiert. Aber ich finde, in dem Moment, in dem irgendwie so eine Grenze überschritten wird, kann man da auch nicht mehr von der künstlerischen Freiheit reden. Und jeder, der irgendwas Menschenverachtendes sagt, so ist halt Schwachsinn. Also das ist wirklich schwach. Und deswegen finde ich es gut, dass sich das jetzt so entwickelt, dass man da immer mehr Abstand von nimmt. Also die ganzen neuen Rapper, die jetzt kommen, die ja auch ein Stück weit oder teilweise Gangster-Rap machen, sich aber irgendwie von solchen Plattitüden und so von schwul als Schimpfwort benutzen oder sowas zum Glück auch entfernen. Also ist es auch ein gewisser Wertewandel zu sehen in der neuen Generation. Die neuen Rapper, die jetzt gerade so am Start sind, sind ja oftmals auch vielleicht eher nach 2000 sogar geboren oder Ende in den 90ern. Das heißt, hat sich auch das Männerbild so ein bisschen verändert. Wenn man sich jetzt Texte von Farid Bang anguckt oder Kollege, geht es immer sehr viel ums Äußerliche, ums Auftreten, ums in Anführungszeichen cool sein. Und bei den neuen Texten wird das gar nicht thematisiert. Braucht es das auch überhaupt? Braucht es dieses Männerbild, warum wird das gemacht oder braucht es das wirklich für einen guten Rap-Song, braucht es ja eigentlich keine Homophobie, sag ich mal. Ja, ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also wir bewegen uns da jetzt ja in einer anderen Zeit. Also heutzutage, ich glaube nach 2015 kann man Songs mit solchen Inhalten irgendwie an einer Hand abzählen, wenn wir Glück haben. Die erfolgreich sind auf jeden Fall. Also es wahrscheinlich viel produziert, aber es ist jetzt nicht mehr. Aber klar, wenn man jetzt 187 zum Beispiel, ja, die ja auch erst nach 2015 so richtigen Erfolg hat, bei denen ist es ja denen wird es schon noch krass auch thematisiert und auch doll gefeiert, auch in dem Mainstream gerade. Das läuft in Clubs, das läuft im Radio teilweise. Dann beziehe ich mich dann vor allen Dingen irgendwie auf Transfeindlichkeit und Homophobie. Jetzt in diesem Beispiel, weil ich glaube, das kommt daher, dass ja damals einfach sowas wie politische Korrektheit im gesellschaftlichen Kanon noch überhaupt gar kein Thema war. So. Man hat versucht, absichtlich mit Texten anzuecken. Man wollte provozieren. Genau, man wollte provozieren, man wollte dadurch irgendwie ins Rampenlicht schaffen oder ins Rampenlicht kommen. Und ich glaube, das hat sich einfach immer weiterentwickelt, weil Deutschrap damals auch überhaupt nicht zu vergleichen ist mit der Popularität zu heute. Also heute ist der Deutschrap absolut im Mainstream angekommen, was es damals ja noch nicht war. Und ich glaube nicht, dass du Mainstream-Musik machen kannst, zum Glück, in der homo- oder transfeindliche Texte gerappt werden. So. Ja, ich distanziere mich da halt auch komplett von, obwohl ich damals auch gerade diese Musik gehört habe, die das symbolisiert. Ja, komisch irgendwie, ne? Auch so ein bisschen, wahrscheinlich war das damals auch dieses so im jugendlichen Alter, so dieses Rebellische, dieses es ist anders, als man das irgendwie, als es als gut geheißen wird in der Gesellschaft, und das hat einen dann wahrscheinlich auch so ein bisschen dazu gebracht, das zu hören, weil man denkt, okay, warum dürfen die das jetzt, also in Anführungszeichen, dürfen die das jetzt auf einmal sagen, obwohl man eigentlich lernt, wie man sozialisiert ist hier in unseren Kreisen, das ist nicht okay, sozusagen. Das hat einen wahrscheinlich gereizt, auch wenn ich es heutzutage, denke ich manchmal drüber nach und denke, okay, warum habe ich das jetzt stundenlang, habe ich mir Kollege angehört, so. Aus der heutigen Sicht eigentlich relativ komisch. Ja, super komisch, aber ich glaube, jeder und jede, die so sozialisiert ist wie wir, sage ich jetzt einfach mal, die ein bestimmtes Wertebild vermittelt bekommen haben, können sich dann auch moralisch irgendwie ein bisschen davon freimachen. Ja, hoffentlich. Ist natürlich schwachsinnig, sowas wirklich zu glauben. Aber findest du denn, dass man sowas trotzdem noch hören darf im Privaten? Wenn ich jetzt hier zur Uni gehe und mir die Kopfhörer aufsetze, darf ich dann irgendwie Cobra Kopf von Kollega und Farid Bang und Haftbefehl hören? Ja, ist ein geiler Song, klar. ich glaube, das ist das gleiche Prinzip, was wir auch eben schon angesprochen haben. also Musik ist ja Entertainment so. Und wenn du das in irgendeiner Weise entertainend findest, dann ist das cool, solange du diese Werte nicht vertrittst. Klar ist es für viele Hörer, gerade für jüngere Hörer, nicht so leicht zu differenzieren zwischen irgendwie einer Kunstfigur und nochmal, dass die Kunstfigur irgendwie homofeindliche Texte schreibt, ist absoluter Wahnsinn. Nichtsdestotrotz, Bock hast, sowas zu hören, wenn du Bock hast, Cobra Kopf zu hören, Julius, dann hör Cobra Kopf, knall dir da rein, aber bitte verabschiede dich nicht von deinen jetzigen moralischen Werten. Und man merkt ja aber gleichzeitig, was wir eben besprochen haben, dass diese neueren KünstlerInnen das gar nicht brauchen, diese ganzen Thematiken. Es funktioniert trotzdem, sind sogar teilweise heutzutage, weil es noch mehr Mainstream ist, noch erfolgreicher als die Musik. Richtig. Damals. Aber was interessant ist, das wollte ich ganz kurz noch anmerken, es geht jetzt so eine neue Indizierungswelle um durch Deutschrap. Ein Geist geht umher in Deutschrap, es heißt Indizierungswelle. Und zwar geht es jetzt wieder um jugendgefährdende Inhalte. Ja. Primär versteift man sich da auf Drogenkonsum und Drogenverherrlichung und sowas. Ja. Finde ich ganz interessant, dass anscheinend Rap überhaupt nicht auskommt ohne irgendwas, was indizierungswürdig ist. Irgendwas so. Braucht man. Ja, so. Irgendwas braucht man, um irgendwie damit, ich weiß nicht, welche Stelle sich damit befasst, Bundesstelle für jugendgefährdende Inhalte oder whatever. Da braucht man anscheinend irgendwas. Irgendwas muss man thematisieren, was diese Tabuthemen hat, um vielleicht auch gerade bei jungen Leuten Anklang zu finden. Ja, safe. Kann ich Mark Forster auch mal irgendwie Mark Forster singen? Mal so schön. Ja, singen, wie er irgendwie Nasen ballert oder sowas. Keine Ahnung. Meinst du, er wäre erfolgreicher dann? Aber was sagt Lena dann dazu? Die sind ja... Ja, sind die zusammen? Ja, ja. Ah. Vielleicht finden die das nicht so gut. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht könnten die auch so ein Feature rausbringen, wo sie einfach beide einfach mal schön über ihren Koks-Konsum reden. Finde ich nicht schlecht. Ja, finde ich gut. Würde ich mir anhören. Wir trinken ja jetzt gerade diesen schönen Brattee. Wie gesagt, keine Werbung. Das ist nur der erste, den ich gefunden habe von einem Rapper. Es gibt auch Dirty und Dirty. Es gibt auch... Kapital hatte sonst auch noch eine Pizza, glaube ich. Ich könnte auch eine Pizza. Ja, stimmt. Hast du auch eine Pizza? Ich habe noch keine Pizza, aber von welchem Rapper wünschst du dir ein neues Lebensmittel und was? Oh, was könnte, was für ein Lebensmittel von welchem Rapper? Das ist eine gute Frage. Moneyboy, hat der schon irgendwas? Weiß ich gar nicht. Moneyboy macht Kaufland-Werbung auf jeden Fall. Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, safe. Weiß ich nicht. Nee, könnte ich. Hast du denn hier Buddha zum Beispiel? Ja. Der Killer-Rapper, der könnte eine Butter rausbringen. Das würde ja passen. Ja, das könnte passen. Können wir ihm da mal schreiben. Vielleicht mit so Kieler, also aus der Förde, Salz aus der Förde sozusagen. Und dann ist das so sein Markenprodukt. Ich habe gerade noch eine Nachricht reinbekommen, nämlich von unserem Musikredakteur Moritz. Der hat nämlich auch noch seinen Senf dazuzugeben zum Thema Deutschrap. Und da hören wir jetzt nochmal schnell rein. Er hat auch noch einen Musiktipp dabei. Ich bin gespannt. Moinsen Henry, moinsen Julius, hier ist Moritz. Ihr sprecht ja heute viel über Rap, auch unter anderem der aus Frankfurt am Main oder Offenbach kommt. Und ich habe jetzt auch einen Rapper, der kommt auch aus der Gegend, und zwar Döll, D-Ö-L-L, der kommt aus Darmstadt. Deswegen rappt auch immer 6-4, das ist die Postleitzahl von Darmstadt. Von dort kommt er, und Döll macht einfach richtig geilen Boom-Bap mit schönen fetten Kopfnicker-Beats. Er hat einen Bombenflow und er ist übrigens der Bruder von Madness, das heißt, die rappen auch manchmal zusammen. Wir hören jetzt gleich einen Track, der heißt Saß in mir, auch mit geilen Lines drin, wo es eben auch um Offenbach Ost geht. Und Döll ist so ein Dude, der einfach real ist, der kommt voll vom Boden, hat seine erste EP rausgebracht, danach war er down, war süchtig nach Spielautomaten, kam dann wieder raus und ist dann wieder auf Tour gegangen, hat ein Album released und das ist einfach genial gewesen, wie gesagt, mit krassen Beats, krassen Flows und krassen Rhymes, deswegen hören wir jetzt Döll mit Sah es in mir. Das war Sah es in mir von Döll, hat uns unser Musikredakteur Moritz reingespielt. Die Stunde ist schon wieder um, Henry. Bist du so ein bisschen melancholisch, so wie der Song eben? Nee. Nee. Okay, du bist froh, hier raus zu sein? Ja, ich werde mir dann direkt noch ein Brattee kaufen. Aber vielleicht. Ohne Werbung, also keine Werbung. Nee, klar. Ich werde mir auch... Einen Eistee kaufen. Ja, einen Eistee kaufen. Okay, hat es dir gefallen? Auf jeden Fall. Ja, hat Spaß gemacht, Hast du noch irgendwie... Es war ja so das erste Mal, dass ich jetzt hier irgendwie so... On air am oder Mike, what? Am ja, Mike gedroppt, ja, Lines genau. gedroppt hast. Richtig. Ja, ich habe eine Frage noch an dich. An und mich? Zwar, ja, richtig. Eigentlich bin ich ja der Moderator. Ja, aber... Okay. Wir tauschen kurz Rollen nochmal. Richtig, genau. Also, Julius, ja. Gibt es denn einen Künstler, den du so heimlich hörst? Heimlich? Ja. Wenn der so in deinem Spotify-Rap auftaucht, denkst du, oh scheiße, das kann ich nicht posten. Aber ich finde ihn halt irgendwie cool, aber der ist low-key irgendwie ein bisschen... Also jetzt Deutschrap? Ja, ja. Also ich muss sagen... Ich höre teilweise noch Hustensaft-Jüngling. Okay. Das würde ich, glaube ich, niemandem offen erzählen, weil das. Gut, dass du es jetzt im Radio erzählst. Jetzt wissen es alle. Aber teilweise höre ich noch so ein paar Tracks von Hustensaft Düngling. Ja. Das kam ja auch so 2017 oder so auf. Und da habe ich auch viel gehört. Und auch wenn Moneyboy einen neuen Track rausbringt, den höre ich mir auch immer relativ zügig an. Ja, also da sind generell. Ich bin immer der, der dann bei den Kommentaren bei YouTube im Erster schreibt. Also falls ihr so einen Kommentar seht, ist immer von mir. Egal wie der Account heißt, immer. Ich habe ganz viele Accounts. Damit das auch egal bei welchem Video. Genau, damit das nicht nachvollzogen werden kann. Ich bin immer ich, der Erster schreibt. Gut, aber ich wollte noch, wo du gerade Moneyboy so anschreibst, das haben wir ganz vergessen noch darüber zu reden. Ganz kurz nur noch. Man kann eigentlich nicht über Deutschrap reden und nicht über, Moneyboy reden. YSL No Plug. Richtig, YSL No Plug, MBZ, aka The Fruit Dude. Also, The Pineapple Dude. Der, also auch wenn er immer belächelt wird und so, der Typ hat so krassen Einfluss auf Deutschrap gehabt. Das stimmt auf jeden Fall. Er war halt der Erste, der so überhaupt das Wort Iced Out im Mund genommen hat. Mhm. So der Erste, der irgendwie wirklich Jewelry getragen hat. So der Erste, der so auf diese Trap Beats und so mit Anglizismen genutzt hat und so. Und wollte ich nur mal kurz anmerken, weil plötzlich macht es halt jeder und wer hat damit angefangen? Pineapple, the Fruit Dude. Wir wären heute nicht da, wo wir sind, hätte es Moneyboy nicht gegeben. Mit diesen Worten entlassen wir euch. Hört euch nochmal einen schönen Moneyboy-Track an oder wir haben heute sehr viele Tipps gegeben, was man sich jetzt die Woche über anhören kann. Macht das doch gerne. Yes, Sirski. Und dann verabschieden wir uns. Habt eine schöne Woche, habt einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.